Züge, die vom Mühlen leben, leben in Saus und Rauch. Sie nennen sich Politiker und machen auf Herzensgut. Doch am Ende sind sie einfach schlecht und das bringt mich in Wut. Und alle Jahre wieder stimmt das Volk von Neuem ab. Doch ändern tut sich gar nichts. Ich hab das ja so satt. Und nur die Reichen werden reicher. Hier unten wächst das Leid. Das nennt man Unterdrückung. Doch wir sind zum Widerstand bereit. Ja, jetzt kommt unsere Zeit. Sie hören sich den Reden. Doch wir haben genug von ihren Lügen, von Korruption und Betrug. Wir zahlen unsere Steuern und wollen wissen für was. Denn am Ende bleibt uns wohl nur Aufstand und Hass. Und alle Jahre wieder stimmt das Volk von Neuem ab. Doch ändern tut sich gar nichts. Ich hab das ja so satt. Nur die Reichen werden reicher. Hier unten wächst das Leid. Das nennt man Unterdrückung. Wir sind zum Widerstand bereit. Ja, jetzt kommt unsere Zeit. Jetzt kommt unsere Zeit. Von Neuem ab. Doch ändern tut sich gar nichts. Ich hab das ja so satt. Und nur die Reichen werden reicher. Hier unten wächst das Leid. Das nennt man Unterdrückung. Wir sind zum Widerstand bereit. Ja, jetzt kommt.